all die Zeichen eingeprägt. Festgesetzt von Fremden, gelernt von klein auf, gelernt von klein auf, benutzt ohne Bewusstsein, ohne Wahl. Punkt. Eins hatte ich viele Fragen, doch die Fragezeichen sind fort. Wo ist die Vorstellung? Wo ist die Vorstellung mit dir? Ist die Zeit überlegt in Gefangenheit, lebt in Ungesund, lebt in ein Klang, ohne allein zu sein. Begleiteten. Das Streben nach dem, was man sich kaum vorstellen kann. Von klein auf gelernt, von klein auf gelernt. Wo sind die Zeichen hin mit euren Gaben? Auf die Mund verloren, einfach abgegeben an jemanden, der mehr damit anfangen kann. Ein Junge sagte mir, er hasse Fragen ohne Betonung, da ich staunend traurig an, sagte